Die Zukunft von gestern. So heißt die Reihe, in der wir in lockerer Folge utopische Romane vorstellen, die vor Orwells berühmten Buch 1984 erschienen sind. Heute bringen wir die Szenenfolge Auf zwei Planeten, nach dem gleichnamigen Roman von Kurt Laßwitz. Der schlesische Gymnasiallehrer, der 1910 gestorben ist, schildert in seinem Buch zahlreiche technische Erfindungen, zum Beispiel Raketen, Fernsprechanlagen und Fotokopiergeräte, die es zu seiner Zeit noch gar nicht gab. Auf zwei Planeten erschien 1897. In diesem Klassiker der Weltraumliteratur treffen die Erdenbewohner auf außerirdische Wesen, die ihnen nicht nur technisch, sondern auch ethisch weit überlegen sind. Die Geschichte dieser Begegnung beginnt in einer unwirtlichen Gegend. Eine Schlange jagte über das Eis. Mit Schnellzuggeschwindigkeit sprang sie von Scholle zu Scholle. Gähnende Spalten hielten sie nicht auf. Jetzt glitt sie über das offene Wasser eines Meeresarms und schlüpfte gewandt über die Eisberge. Sie schoss auf das Ufer zu, unaufhaltsam in gerader Richtung, nach Norden, dem Gebirge entgegen, das sich am Horizont steil erhob. Der Schlange stets voran schwebte ein mächtiger, rundlicher Körper. Ein großer Ballon. Straff schwoll die feine Seide unter dem Druck des Wasserstoffgases, das die Kugel füllte. In einer Höhe von 300 Metern über dem Boden trieb ein starker und gleichmäßig wehender Wind den Ballon dem Norden zu. Die Schlange aber war das Schlepptau dieses Aerostaten, der sich in günstiger Fahrt dem lang ersehnten Ziel menschlicher Wissbegier näherte, dem Nordpol der Erde. Wunderbar. Wir haben es geschafft! Hurra! Saltner! Saltner! Warum schreien Sie so? Wollen Sie den Nordpol sehen? Wo? Der Nordpol! Das ist ja unsagbar. Das kann ich gar nicht glauben. Mit gespannten Blicken schauten sie jeden Augenblick, den ihnen die Bedienung des Ballons und die Beobachtung der Instrumente freiließ, durch ihre Feldstecher nach Norden. Jetzt wurden einzelne weiße Bergkuppen in großer Entfernung hinter dem nahen Horizont der gegenüberliegenden Eiswand sichtbar. Es lebe die edle Spenderin! Es lebe der Nordpol! Es lebe die Menschheit! Also, entweder ist mir der Champagner zu Kopf gestiegen, oder es sind schon andere vor uns am Nordpol gewesen. Aber das ist doch unmöglich. Wie kommen Sie auf die Idee? Sehen Sie mal da unten. Genau dort, wo wir den Nordpol vermuten, diese kreisförmige Insel. Da ist genau im Mittelpunkt noch einmal ein dunkler Kreis. Ach, das Fernglas. Sie haben recht. Das ist nicht nur ein Kreis, das ist eine Öffnung. Und rund um diese Öffnung führt eine Art Brüstung. Und die Insel selbst ist von merkwürdigen Pfeilern umgeben. Und dieses seltsame Leuchten über der Insel. Es sieht so aus, als wäre die ganze Insel mit einem Netz von metallischen Drähten oder Schienen überzogen. Das kann doch nur eines bedeuten. Andere waren vor uns am Pol. Nein, nein. Was wir da sehen, ist kein Menschenwerk. So verrückt wäre doch kein Mensch, am Nordpol Drähte zu spannen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, warum Menschen so etwas konstruieren sollten. Aber eine Sinnestäuschung ist es doch auch nicht. Also was dann? Wir müssen eine Landung auf der Insel wagen, um zu sehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Nicht mit Menschen von unserer Erde. Denn sehen Sie sich das mal an. Rund um das Drahtgewebe ist in Umrissen eine Landkarte der nördlichen Erdhalbkugel skizziert. Und zwar mit Einschluss der unerforschten Polarregion. Ein Grund mehr, Nachschau zu halten, wer hier am Nordpol außer den Eisbären haust. Meint ihr nicht auch? Das ist zu riskant. Wir verlieren zu viel Gas. Was sagen Sie, Dr. Grunthe? Wir dürfen auf keinen Fall landen. Wir könnten in die Macht fremder Wesen geraten. Fremde Wesen? Glaube ich nicht. Auf jeden Fall sollten wir die Brieftauben losschicken. Aber wir müssen unbedingt tiefer gehen. Wir steigen ja unablässig. Dabei wirbeln wir rund um die Insel. Wir müssen das Entleerungsventil öffnen. Wir sind bereits auf 4000 Meter. Das Ventil genügt nicht. Reißleine! Reißleine! Sie funktioniert. Sie hat sich verfangen. Wir werden von der Erde geradezu in den Weltraum hinausgeschmissen. Wo sind wir? Sauerstoffflaschen! Sauerstoffflaschen! Die Forscher fühlten sich durch die künstliche Atmung neu gestärkt. Aber immer furchtbarer wurde die Kälte. Sie merkten, wie ihre Gliedmaßen zu erstarren drohten. Der Ballon stieg unaufhaltsam weiter. 7000, 8000, 9000 Meter zeigte der Höhenmeter im Verlauf einer Viertelstunde an. Untätig saßen die Männer zusammengedrängt. Der Flug in die Höhe schien unhemmbar. Nichts mehr konnte sie retten vor dem Erfrieren oder Ersticken. Immer wieder raffte sich der eine oder andere mit aller Willenskraft auf, um einen Blick auf die Instrumente zu tun. Die Thermometer waren längst eingefroren und, kaum glaublich, das Barometer zeigte einen Druck von nur noch 50 Millimeter. Sie befanden sich also 20 Kilometer über der Erdoberfläche. Und jetzt schien es nicht, als käme der Ballon zu ihnen herab. Die entleerte Seitenhülle senkte sich über die Gondel flog schneller als der Ballon, wie aus einem Geschütz abgefeuert fuhr sie in die Seide des Ballons hinein, die Insassen der Gondel wurden verstrickt in das Gewirr von Stoff und Seilen, halb schon bewusstlos bemerkten sie kaum noch den Stoß, der sie traf, sie waren in die Achse des von der Erde ausgehenden Wirbels geraten. Sie befanden sich senkrecht über dem Pol der Erde. Das Ziel war erreicht, nachdem sie so hoffnungsfroh aufgebrochen waren. Aber sie sahen nichts mehr von ihrer Erdenwelt. Ohnmächtig flogen sie in Richtung der Erdachse den Grenzen der Atmosphäre entgegen. Jedoch die drei Polarforscher, der Astronom Dr. Grunthe, der Luftfahrtexperte Hugo Thorn und der Südtiroler Naturforscher Josef Saltner werden beobachtet. Von einer Stelle aus, an der kein Mensch lebende Wesen vermuten würde. Der Ort, von welchem aus man auf den verunglückten Ballon aufmerksam wurde, befand sich bereits außerhalb der Erdatmosphäre. In einer Höhe von 6.356 Kilometer befand sich genau in der Richtung der Erdachse ein ringförmiger Körper in Gestalt eines riesigen Rades. Dieser schwebende Ring war nichts anderes als der Marsbahnhof der Erde, durch dessen Erbauung es den Bewohnern des Planeten Mars möglich geworden war, eine regelmäßige Verbindung zur Erde herzustellen. Zu ihrer Bodenstation auf dem Nordpol. Ein gewaltiger, kompliziert konstruierter Bau ist dieser Marsbahnhof. Dieser freischwebende Ring besaß eine Breite von etwa 50 Meter und einen inneren Durchmesser von 20, im Ganzen also einen Durchmesser von 120 Meter. Rings um denselben erstreckten sich, ähnlich wie die Ringe um den Saturn, dünne, aber sehr breite Scheiben. Sie bildeten ein System von Schwungrädern, das ohne Reibung mit großer Geschwindigkeit um den inneren Ring herumlief und denselben in seiner Ebene stets senkrecht zur Erdachse hielt. Der innere Ring glich einer großen kreisförmigen Halle, die sich in drei Stockwerken von zusammen etwa 15 Meter Höhe aufbaute. Sonnenstrahlung dient den Marsbewohnern auf dem Boden als Energiequelle. Und mit Sonnenenergie schaffen sie auch zwischen der Bodenstation und ihrem Satelliten ein schwerkraftloses Feld, das abarische Feld, in dem sie Menschen und Material in kleinen Flugwagen hin und her transportieren können. Ein Flugwagen mit Martiern, die zu ihrem Planeten zurückkehren, hat die Erde verlassen. Wie er musste der Ballon, den Gesetzen des abarischen Feldes folgend, nach oben steigen. Die Regulierung des abarischen Feldes hatte von der Ringstation aus stattgefunden, um den emporsteigenden Flugwagen mit der nötigen Geschwindigkeit zu leiten. Der Wechsel von Gegenschwere und Erdschwere erstreckte sich aber auf das ganze Feld und hatte natürlich zur Folge, dass auch der verunglückte Ballon den Schwankungen der Erde unterlag. So wurde er zuerst in seinem Fluge nach oben gemäßigt, durchlief dann eine kurze Strecke mit unverminderter Geschwindigkeit und von dem Augenblick an, in dem der Flugwagen den Ring erreicht hatte, begann der Ballon wieder mit zunehmender Geschwindigkeit zu fallen. Der stark zusammengesunkene Ballon, der den größten Teil seiner Gasmenge verloren hatte, bedeckte in dichten Falten den Korb. Dieser Umstand hatte die Luftschiffer vor einem schnellen Tod bewahrt. Bei 3000 Metern ist der Ballon wieder der Anziehungskraft der Erde überlassen. Doch er reißt auseinander. Das Gefährt wird vom Wind außerhalb des abarischen Feldes getrieben. Mit rasender Schnelle stürzt es dem Meer zu. Ein Schlag, ein Schäumen und Aufspritzen. Das Meer schlug über der Gondel und ihren Insassen zusammen. Wie eine riesige Schildkröte schwamm die Hülle des Ballons sich aufblähend auf dem Wasser und begrub unter sich alles, was sie getragen hatte. Das milde Licht des Polartages schien durch die breiten Fenster eines hohen Gemachs. An der Decke zog sich eine große Anzahl metallischer Streifen entlang. Die den Fenstern gegenüberliegende Wand war zu beiden Seiten der breiten Mitteltür von geschnitzten Regalen bedeckt. Auf der Fensterseite blühten in Näpfen seltsame Gewächse. Am merkwürdigsten war darunter die tanzende Blüte Rovar, eine lilienartige Pflanze, deren lange Blütenstängel sich schlangengleich hin und her wiegten. Über die Treppe, die von dem Dach der Insel nach dem Korridor und den angrenzenden Wohnzimmern führte, stieg eine weibliche Gestalt herab. Auf das Geländer gestützt, bewegte sie sich mühsam. Ebenso schwer durchschritt sie den Korridor. Jetzt berührte sie die Tür des Zimmers, die sich geräuschlos in sich selbst zusammenrollte, und trat ein. Die Tür schloss sich hinter ihr von selbst. Saltner schlug die Augen auf. Eine Gestalt lehnte in einem Sessel und sah ihn mit großen, leuchtenden Augen an. Wer sind Sie? Wo bin ich? Was ist das für eine Gegend? Where are we? Où sommes nous? Dove siamo? Ubi sumus? Gnädigste scheinen mich nicht zu verstehen, aber ich will mich dennoch vorstellen. Mein Name ist Saltner. Josef Saltner. Naturforscher. Maler. Fotograf. Mitglied der Thormschen Polarexpedition. Augenblicklich verunglückt, aber wie mir scheint, mehr oder weniger gerettet. Saltner. Ich, Saltner. La. La. Saltner. Kalalek? Kalalek? Kalalek? Kalalek. Ah, ich verstehe. Kalalek heißen ja die Eskimos. Nein, nein, Saltner, nix Kalalek. Saltner, Deutscher. Und La? La, sicher auch nicht, Kalalek. La, Nume. Saltner, Bad. Als Saltner sie fragend anblickte, zeigte sie ihm eine Gruppe geometrischer Figuren, in denen Saltner ohne Schwierigkeit einen Aufriss der Planetenbahnen im Sonnensystem erkannte. Sie wies auf den Mittelpunkt. Oh. Oh. Sonne. Oh, Sonne. Ba. Erde. Ba, Erde. Nu. Mars. Nu, Mars. Saltner, Bad. Ba. Ba, die Erde. La. Nume. Nu. Ba. Bad. Ba, die Erde. Bad, die Irdischen. Die Erdbewohner. Saltner, Bad. Nu, der Mars. Nume, die Marsbewohner. Die Martier? La, aber das ist doch nicht möglich. Du kommst wirklich vom Mars? La, Nume? La, Nume. tut gut, sich wieder normal schwer zu fühlen. Obwohl, in Gegenwart von Fräulein La... Fehlt Ihnen die Erdenschwere gar nicht, was? Ich hoffe, Dr. Grunthe, dass es Ihnen mit Ihrer entzückenden Betreuerin See ähnlich geht. Naja. Aber Doktor, können Sie sich etwas Liebreizenderes als diese Geschöpfe vorstellen? Man möchte meinen, Sie kommen von der Venus und nicht vom Mars. Könnte ich das alles nur so genießen wie Sie. Aber... Aber? Es bedrückt mich so, dass Torm verschwunden ist. Ach was. Darm wird sich schon irgendwie durchschlagen. Auch ohne Hilfe von Mars Schönheiten. Und von Torm gehen meine Gedanken immer wieder zu Friedrich L., seinem besten Freund. Ja. Ohne unseren Spiritus Rector L. wären wir jetzt nicht hier. Wenn der wüsste, wo wir schließlich gelandet sind. Ich habe oft mit ihm diskutiert, ob und wie die Bewohner des Mars wohl mit uns in Verbindung treten könnten. Und L. hat immer wieder gesagt, wenn sie kommen, so haben wir sie am Nordpol oder am Südpol zu erwarten. Ja, und dann hat er scherzhaft hinzugefügt, wer weiß, was Sie am Pol finden werden. Grüßen Sie mir die... Die... Wen? Es war ein kurzes Wort, ich hab's vergessen. Die Nume. Die Nume? Ja, ganz recht, das war's. Wieso wissen Sie es? Ich habe bei Fräulein La schon viel gelernt. Nu ist der Mars. Nume sind die Martier. Ach. Wir Erdenmenschen sind Barte. Aber... Ach, wieso kannte Friedrich L. dieses Wort? Wie kann er von den Nume etwas gewusst haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er eines Abends ganz erregt wurde, als jemand davon sprach, die Martier seien Fabelwesen. Ich würde eher sagen, sie sind ganz fabelhafte Wesen. da fällt mir ein, Dr. Hill, der Arzt, der uns untersucht hat, sagte bei seinem letzten Besuch, dass aus unserer Gondel noch einiges gerettet wurde. Die Sachen sollen hier nebenan liegen. Ich traue mich zwar kaum, eine Türklinke hier anzufassen, denn bei jedem Knopf, den man berührt, passiert etwas Unerwartetes. Ach, ist das Ihnen auch so ergangen? Ich wollte mir die Hände waschen und da kamen Teigröllchen mit Pastetenfüll aus der Wand an die 2 Dutzend, bis ich endlich wusste, wie man das Ding da abstellt. Wasser habe ich gefunden, wie ich einen Lichtschalter anknipsen wollte. Da hat sich im Boden eine Mulde aufgetan und ein Springbrunnen ist hochgestiegen. Aber versuchen wir es halt, ob wir heil ins Vorzimmer kommen. Na also, ist ja gut gegangen. Und da liegen auch schon unsere Schätze. Hoffentlich ist von unserem Proviant noch etwas zu verwenden. Denn ich möchte mich nicht auf den Würstchenautomaten verlassen müssen. Das ist ja nicht möglich. Da ist sogar das Futteral mit den restlichen 2 Flaschen Champagner von Frau Tom. Die müssen wir sorgfältig behandeln. So etwas gibt's wahrscheinlich selbst auf dem Mars nicht. Da, nehmen Sie die eine. Ja, okay. Aber was ist denn das denn? Was haben Sie denn? Ein Notizbuch. Ja, vielleicht hat Frau Tom gedacht, dass wir ein Tagebuch schreiben sollten. Nein, das Heft ist schon beschrieben. Nein. Das ist ja Els Handschrift. Und der Inhalt ist ein Wörterverzeichnis. Ein deutsch-martisches Wörterbuch. Das ist mir unverständlich. Woher kennt L. diese Sprache? Und vor allem, warum hat er dieses Wörterbuch zwischen den Sektflaschen versteckt? Warum hat L. es nicht Torm oder mir mitgegeben? Lauter gute Fragen. Aber alle schwer zu beantworten. Guten Morgen, Herr Grunthe. Guten Morgen, Dr. Lahn. Guten Morgen, Herr Saltner. Guten Morgen. Kommen Sie wieder, um uns den Puls zu fühlen und uns auf die Waage zu stellen? Nein. Wir wollen nur erzählen, was wir gefunden haben, weit weg von hier. Fräulein La wird freundlich sein, es zu sagen. 2 von unseren Leuten haben einen Fallschirm gesehen auf Eisschollen. In einem Fjord. Das ist Torm. Haben Sie auch einen Mensch gesehen? Nein, zu sehen war niemand. Unsere Leute konnten auch nicht vom Boot auf die Eisscholle. Das ist in der Erdatmosphäre zu gefährlich für Sie. Sie müssen mich zu der Stelle hinführen. Vielleicht finden wir eine Spur von ihm. Ja, da unten, sehen Sie, Grunthe. Das ist unser Fallschirm. Aber von Torm ist nichts zu sehen. Ich war noch nie hier. Wie nennen Sie diese seltsamen Gebilde? Gletscher. Gletscher. Auf dem Mars gab es solche Gebilde nicht, denn die Atmosphäre war viel zu trocken. Mit Bewunderung blickte sie in das Gewirr von Spalten, Trümmern und Zacken. Vorsichtig beugte sie den Kopf über die Gletscherspalte. Dunkelgrün dämmerte die Tiefe, aus der das Rauschen des Schmelzwassers dumpf herauftönte. La konnte sich an dem ungewohnten Schauspiel nicht satt sehen. Schwindel kannte sie nicht, aber sie kannte auch nicht die Gefahren des mürben, abbröckelnden Eises. Noch ein Schritt, ihr Vorsprung brach und La stürzte in den Abgrund. Minute auf Minute voran. Sie fühlte, wie die Eiseskälte der Schlucht ihre Glieder erstarren machte. Dann endlich hörte sie Rufe über sich. Saltner war zurückgekehrt. Kaum hatte er erkannt, was geschehen war, als er sich sofort anseilte und sich in den Spalt hinabsenken ließ. Dann hob er sie empor und jetzt erst erfasste sie der Schwindel. Aber sie fühlte, dass Saltner sie fest umschlang. Und in diesem Augenblick wusste sie sich geborgen. Die Sprachstudien zwischen La und Saltner waren nicht wieder aufgenommen worden, denn La hatte noch mehrere Tage nach ihrem Unfall vollkommen ausruhen müssen. Und als sie wieder gesund war, fand sie das gegenseitige Verständnis zwischen den Martiern und den Menschen schon ziemlich weit fortgeschritten. Trotz der allmählich sich anbahnenden Freundschaft mit Se wanderten Saltners Gedanken immer wieder zu der stilleren, sanften La. Und er empfand stets seine Enttäuschung, wenn er sie im gemeinsamen Zimmer nicht fand. Las Zurückhaltung war nicht absichtslos. Wäre Saltner ein Martier gewesen, so hätte sie keiner Vorsicht bedurft. Er hätte dann gewusst, dass ihre Zärtlichkeit nichts anderes war als das ästhetische Spiel souveräner Wesen, das die Freiheit der Person nicht beschränken kann. Wie jedoch mochten die Menschen in diesem Falle denken? Durfte sie gleiche Sitten und Maßstäbe voraussetzen? Monate vergehen, bis eines Tages La und der Ingenieur Goll mit einer überraschenden Nachricht kommen. Die Zeit unserer Abreise naht. Ich möchte Sie fragen, ob Sie mit uns auf den Mars kommen wollen. Die Marsatmosphäre würde Ihnen sicher gut tun. Ich fürchte, in der dünnen Luft allzu hohe Sprünge zu machen. Aber im Ernst, glauben Sie denn, dass ein Mensch in Ihrer Heimat überhaupt existieren könnte? Sicher. Sie würden sich gewiss bald an die geringere Schwere und die dünnere Luft gewöhnen. Und überdies ist die Luft bei uns relativ reich an Sauerstoff. Dass die Unterschiede nicht allzu groß sind, sehen Sie daran, dass die Bewohner beider Planeten einander so ähnlich sehen. Naja, ich würde darauf brennen, den Mars und ihre Zivilisation zu sehen. Aber wir sollten wohl vorerst auch selbst dran denken, wieder nach Hause zu kommen. Obwohl ich mich hier überaus wohlfühle. Es wird Ihnen hier bald etwas einsam werden. Wie? Gehen Sie etwa auch fort? Morgen noch nicht, aber in etwa 14 Tagen nach Ihrer Zeitrechnung werden wir fast alle die Station verlassen. Im Winter bleiben nur die Wächter hier. Was für Wächter? Wir erwarten Sie mit dem nächsten Fahrzeug vom Nu. Sie lösen uns ab. Und kommen Sie im Sommer zurück? Wir oder andere? Das kann ich noch nicht sagen. Sie täten wirklich viel besser daran, die Polarnacht nicht hier am Nordpol der Erde zu verbringen. Dort, wo wir auf dem Mars wohnen, ist jetzt prachtvoller Spätsommer. Und wenn hier am Pol die Sonne wieder aufgeht, kehren Sie zur Erde zurück. Denken Sie darüber nach. Ich glaube nicht, Saltner, dass Sie uns zur Reise auf den Mars zwingen werden. Aber Sie werden uns nicht erlauben, während des Winters auf der Polarstation zu bleiben. Wir müssen Ihnen entweder freiwillig auf den Mars folgen oder sofort den Ballon notdürftig für die Heimreise instand setzen. Aber selbst angenommen, der Start wäre möglich, so kommen wir doch im besten Fall nach Labrador, Alaska oder Sibirien und sind ebenfalls nicht vor dem Sommer in Europa. Wir könnten immerhin an einen Ort gelangen, von dem aus zumindest Nachrichtenverbindung besteht. Ich meine, wir müssen alles versuchen, so schnell wie möglich den Regierungen der Erde von der Landung der Martier zu berichten. Ich bin überzeugt, dass noch niemals von dem Entschluss zweier Menschen so viel abhing wie jetzt von dem unseren. Das ist ein großes Wort, mein lieber Grunthe. Verstehen Sie doch, Saltner, wir sind durch Zufall in die Lage versetzt worden, einen Funken zu entdecken, der vielleicht einen Weltbrand entfacht. Aber je mehr ich es überlege, es wird besser sein, wenn ich allein die Rückkehr versuche, während Sie auf dem Mars Ihre Studien fortsetzen. Ach, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Sie können doch unmöglich allein... Vielleicht sogar besser. Der Ballon wird kaum mehr zwei Personen tragen können. Überdies kann ich bei einem Alleinflug entsprechend mehr Proviant mitnehmen. Schauen Sie mal, Grunthe. Da draußen. Ein Flugboot. Es ist mächtiger als die anderen. Und trägt die Insignien der Marsregierung. Ich begrüße die beiden Barter herzlich. Mein Name ist Ill. Ich bin Sonderbeauftragter der Zentralregierung der Marsstaaten. Doch bevor ich die Botschaft meiner Regierung verlese, gestattet mir eine Frage. Oft habt ihr mit meinen Freunden über einen Mann namens Ill gesprochen. Er hat einen seltsamen Namen für einen Erdbewohner. Könnt ihr mir sagen, wer er ist? Nun ja... Friedrich Ell ist etwa so alt wie ich. Er ist in Australien geboren, wo sein Vater große Besitzungen hatte. Seine Mutter war eine eingewanderte Deutsche und wohl deswegen ist er nach dem frühen Tod seiner Eltern nach Deutschland gezogen. An der Universität, wo wir uns kennengelernt haben, hat er Astronomie und Technik studiert. Dann ist er für ein paar Jahre völlig von der Bildfläche verschwunden. Aber vor etwa 4 Jahren... ist er nach Deutschland wieder zurückgekehrt. Ja, er hat seinen Besitz in Australien verkauft und sich eine Privatsternwarte in Hessen gebaut, die hauptsächlich Marsbeobachtungen dient. Sie werden meine Neugier verzeihen, doch Sie werden verstehen, dass es mich interessiert, wenn sich jemand so eingehend mit unserem Planeten beschäftigt wie Ihr Freund. Doch hören Sie unsere Botschaft. Darf ich vorher noch ausdrücklich betonen, dass wir als Privatpersonen nicht ermächtigt sind, im Namen irgendeines Staates der Erde eine Botschaft vom Mars entgegenzunehmen? Die Botschaft bezieht sich lediglich auf Sie und Ihren Freund und ist nicht an irgendeine Regierung adressiert. Sie lautet: Der Zentralrat des NU lädt die beiden auf dem Nordpol der Erde angelangten Menschen namens Grunthe und Saltner ein, sich innerhalb von 6 Tagen mit einem Raumschiff der Erdstation nach dem Mars zu begeben. Sie sind dort Gäste der Marsstaaten und werden jede Gelegenheit haben, Einrichtungen und Lebensauffassung der Nume zu studieren. Sie werden weiters ersucht, im nächsten Erdfrühjahr zur Erde zurückzukehren und eine Expedition nach den dortigen Hauptstädten zu begleiten. Ich möchte noch hinzufügen, dass es sich um eine Einladung und keinen Befehl handelt. Da der Zentralrat aber annimmt, dass Sie keine berechtigten ethischen Motive zu einer Ablehnung haben, erwartet er, dass Sie der Einladung Folge leisten. Wir wissen die Ehre dieser Einladung sehr wohl zu schätzen. Ich muss aber einen ernsten Einwand vorbringen, der mir sehr wesentlich erscheint und dem man die Anerkennung wohl nicht leicht versagen kann. Es erscheint uns als die Einzigen, die sowohl die Erde wie einige der Marsbewohner kennen, als absolut notwendig, die Regierungen der Erde noch vor der geplanten großen Expedition im nächsten Frühjahr zu informieren, um Missverständnisse, Schäden und wohl auch Opfer vermeiden zu helfen. Es war unsere Absicht, den Erdstaaten unsere Ankunft nicht vorzeitig mitzuteilen. Und zwar gerade, weil wir fürchten, dass sie versucht sein könnten, durch die notwendigerweise lückenhaften Nachrichten, die Sie von unseren beiden Gästen erhalten würden, falsche Maßnahmen zu ergreifen und Spannungen zwischen den Bewohnern unserer beiden Planeten zu provozieren, während wir ein friedliches Verhältnis und gemeinsame Arbeit anstreben. Unsere Beweggründe, die Erde aufzusuchen, sind rein idealen Charakters. Wir sind die Träger der Kultur des Sonnensystems und bieten unsere Erfahrung den Irdischen als Lehrer an. Hören die Menschen jedoch von unserer Ankunft, ohne zugleich unserem vollen Einfluss ausgesetzt zu sein, so können sie nur allzu leicht eine Torheit begehen. Wir sind nicht so eingebildet zu glauben, dass wir von einer älteren Kultur nichts lernen könnten. Ja, aber wir müssen uns frei eine Meinung bilden können. Es ist daher für uns eine Frage des Gewissens, so schnell wie möglich die Nachricht von der Ankunft der Martier in unsere Heimat zu bringen. Das ist unsere Pflicht gegenüber der Menschheit. In der Nacht erwachte Grunthe aus einem unruhigen Schlummer. Er vernahm ein eigentümliches Zischen. Es schien aus der Luft zu kommen. Als sich das Geräusch zwei- oder dreimal wiederholte, stand Grunthe auf. Ein schräger, rötlicher Sonnenstrahl schlich sich in das Zimmer und ein Streifen des Himmels wurde sichtbar. Plötzlich verdunkelte sich dieser Streifen. Es war, als ob ein großer Gegenstand mit beträchtlicher Geschwindigkeit über die Insel hinweggeflogen wäre. Zugleich war das Zischen besonders laut geworden. Er entschloss sich, Saltner zu wecken. Zu ihrem grenzenlosen Erstaunen sahen sie, dass das Geräusch von einem riesigen Vogel herzurühren schien, der mit ausgebreiteten Schwingen in ruhigem Segelflug durch die Luft glitt und in geringer Höhe über dem Wasser rings um die Insel schwebte. Jetzt näherte er sich ihr und schoss plötzlich mit rasender Geschwindigkeit über das Dach der Insel hinweg. Der seltsame Vogel besaß weder Kopf noch Füße. Sein langgestreckter Körper hatte die Gestalt einer nach vorn und hinten konisch zulaufenden Spindel. Am spitz auslaufenden Heck befand sich ein langer, flacher Schwanz als Steuerruder. Natürlich war den Beobachtern sofort klar, dass sie eine neue Erfindung der Martier vor sich hatten. Ein den Verhältnissen der Erde angepasstes Luftfahrzeug. Es entfernte sich, kehrte dann in einem kurzen, eleganten Bogen um, brauste zurück und hielt ziemlich jäh über der Insel an. Und nun geschah etwas Merkwürdiges. Flügel und Steuerflächen verschwanden im Nu im Schiffskörper. Jetzt senkte sich das Fahrzeug langsam auf das Dach der Insel herab, wo es ohne Verankerung liegen blieb. Die Martier waren also im Besitz eines Luftschiffes, das sie nach Belieben in der Erdatmosphäre lenken konnten. Ill wollte die Menschen noch nicht mit einer Erfindung bekannt machen, die für ihr eigenes Schicksal höchst folgenschwer werden konnte. Weil jedoch weitere Übungen angestellt werden sollten und man höchstens noch auf 2 Wochen Tageslicht rechnen konnte, lag ihm selbst daran, Grunthe, wenn dieser auf seiner Weigerung beharren sollte, so schnell wie möglich von der Insel zu entfernen. Es war noch früh am Tage, als Saltner in das Sprechzimmer gerufen wurde. Dort erwartete ihn La. Mit einem Lächeln begrüßte sie ihn und zog ihn neben sich auf den Sitz. Er war erstaunt über ihre Herzlichkeit. Heute wollen wir wie Freunde miteinander reden. Was ihr für seltsame Sitten habt. Wir können uns nicht für immer gehören. Kannst du dauernd auf dem Mars leben? Oder ich auf der Erde? Oder irgendwo zwischen den Planeten? Wir wollen uns der Schönheit freuen und des Glücks, das wir im freien Spiel der Gedanken und Empfindungen genießen. Leicht. Wohl gibt es ein Glück zwischen Mann und Frau, das kein Spiel ist. Doch davor stehen viele Prüfungen. Und ob es möglich ist zwischen Nume und Mensch, das weiß noch niemand. Und nun zerbrich dir nicht den törichten Kopf. Ich habe dir etwas Ernstes zu sagen. Etwas Ernstes? Ich werde Mühe haben, mich in das eine zu finden. Still, Sal, hör zu. Du kommst mit uns zum Mars, damit du endlich verständig wirst. Also, wenn du so sprichst, dann muss ich dir zeigen, geliebte La, dass ich dein gelehriger Schüler bin, indem ich meine Freiheit bewahre. Du weißt, warum ich nicht mit euch kommen kann. Ich weiß es. Und ich habe dich darum nur lieber. Ihr wart gestern Männer. Aber wenn wir nun einem von euch die Mittel zur Heimkehr verschaffen, würde dann nicht der andere freiwillig mit uns kommen? Seltsam. Ich wollte euch heute den gleichen Vorschlag machen. Wenn ihr uns helft, den Ballon wiederherzustellen, sodass Grunthe abreisen kann, so bin ich bereit, mit euch zum Mars zu gehen. Das ist herrlich, lieber Freund. Dafür muss ich dir danken. Und wegen des Ballons mach dir keine Sorgen. Wir haben ein mächtigeres Fahrzeug für den Weg nach Deutschland. Das Luftboot. Ihr habt gelauscht? Gesehen haben wir es. Sind Sie bereit aufzubrechen, Dr. Grunthe? Ja. Ja, ich bin bereit. Hill trat dicht an ihn heran und fasste seine Hände, als wolle er sich verabschieden. Dabei sah er ihm fest in die Augen. Grunthe fühlte sich von diesem Blick seltsam angerührt. Er konnte die Augen nicht fortwenden, und doch begann die Umgebung vor seinen Blicken zu verschwimmen. Er sah nur noch die großen, glänzenden Pupillen des Arztes. Dieser legte ihm jetzt langsam die Hände auf die Stirn und sagte bedeutsam: »Sie schlafen.« Grunthe stand starr, mit offenen Augen. Hill drückte sanft seine Augenlider herab und winkte mit dem Kopf nach rückwärts. 10 Martier, die sich bereitgehalten hatten, traten ein. 6 von ihnen nahmen Grunthe behutsam in die Arme, legten ihn auf ein Tragbett und schafften ihn aus dem Zimmer. Die 4 anderen folgten mit dem Gepäck. Grunthe wurde in das Luftschiff gebracht und sorgfältig in seinen Pelz gehüllt. Wenige Minuten darauf erhob sich das Luftschiff senkrecht in die Höhe. Nachdem es 1000 Meter gestiegen war, schlossen sich die seitlichen Öffnungen. Schräg aufwärts schoss es in Richtung des 10. Meridians nach Süden. Im Garten des Gelehrten Friedrich L. in einer kleinen Stadt in Deutschland. Er wird wiederkehren, Frau Thorm. Irgendetwas in mir sagt mir das. Könnte ich Ihnen bei Ihren Sorgen doch auch so helfen wie Sie mir? Sie haben eine schlechte Nachricht erhalten heute Morgen. Man will unsere Luftschifferstation unter die Aufsicht des Kriegsministeriums stellen. Jedenfalls verlangt man eine staatliche Kontrolle. Warum denn? Die Station ist doch eine internationale Gründung. Man traut mir wohl nicht ganz. Man kennt ja meine Ansicht über den Patriotismus. Meine Überzeugung, dass eine Nation oder ein Staat doch kein Selbstzweck sein kann. Es geht um die Menschheit als Ganzes. Die einzelnen Völker und Staaten sind nichts als Mittel im gegenseitigen Wettbewerb, die Idee der Menschheit zu erfüllen. Aber da spricht man von Patriotismus. Der Telegrammbote. Ich habe hier ein Telegramm für Frau Isma Thorm. Das kann nur von meinem Mann sein. Das ist aus Hammerfest. Ja, danke. Wiedersehen. In Hammerfest ist die Brieftaubenstation. Hammerfest, 5. September, 3:08. Soeben Brieftaube mit dem Stempel Ballon Pol zurückgekehrt, brachte folgende Nachricht. Frau Isma Thorm, Friedau, Deutschland. Alle gesund. Nach 30-stündiger günstiger Fahrt schweben wir über dem Pol. Gewirr von Inseln im meist eisfreien Bassin. Kleine kreisrunde Insel, von unbekannten Bewohnern als Pol markiert, trägt unerklärliche Apparate, Bewohner nicht sichtbar. Da Landung nicht ratsam, setzen wir Reise fort. Innigster Gruß. L, es ist gelungen! Es ist gelungen. Ach, L. Wissen Sie, was das bedeutet? Die Bewohner des Planeten Mars sind auf der Erde gelandet. Was? Und schon in Kürze wird für die Menschheit ein goldenes Zeitalter des Glücks und des Friedens anbrechen. Wenn das nicht nur ein schönes Märchen ist. Aber wenn Sie geahnt haben, was am Pol zu sehen sein wird, warum haben Sie dann meinen Mann nicht darauf vorbereitet? Ich habe immerhin vorgesorgt. Zwischen den 3 Flaschen Champagner, die Sie durch Saltner in den Ballonkorb schmuggeln ließen, befand sich ein kleines deutsch-martisches Wörterbuch, das ich selbst zusammengestellt habe. Aber woher können Sie martisch? Jetzt sollen Sie es wissen. Mein Vater war kein Engländer, wie man allgemein annimmt. Er war aus einer anderen Welt. Er war ein Nume. Nume? Nu. Der Mars. Ihr Vater war ein Martier. Aber El, wie kam er denn da? Das ist eine lange Geschichte. Mein Vater hatte schon mehrere Erkundungsflüge zur Erde durchgeführt, bis er bei einem Unternehmen am Südpol verunglückte. Unter unsäglichen Strapazen schlug er sich zur Küste durch, wo ihn ein Walfangschiff aufnahm und nach Australien brachte. An Bord hatte er genug Englisch gelernt, um sich verständigen zu können. Und in Australien brachte er es dann durch Erfindungen, die auf dem Mars längst bekannt waren, zu Ansehen und Wohlstand. Meine Mutter war eine deutsche Erzieherin. Und außer ihr und mir wusste niemand um das Geheimnis der Herkunft meines Vaters. Aber stets habe ich den roten Planeten als meine eigentliche Heimat betrachtet und war bemüht, das Vermächtnis meines Vaters zu erfüllen, die Erde den Martiern zu erschließen und die Menschheit teilnehmen zu lassen am Segen meiner martischen Heimat. Ach, El, was werden die nächsten Tage und Wochen bringen? Großes für die Menschen. Tage später landet das Luftschiff mit Grunthe und Ill auf einem Rasenplatz hinter Ells Haus. Auf einmal steht Ell einer hohen Gestalt gegenüber. Mein Vater? Nein, Sie sind nicht mein Vater. Aber... Der Repräsentant der Marsstaaten, Ill. Ill Rictor, Amgel Schick. Ill, Familie Ktor. Aus dem Geschlecht der Schick. Ich bin der jüngere Bruder des Kapitäns All, aber... Mein Vater. Er war mein Vater. Und so sah er aus. Genau wie du. Ich dachte es mir, als die erste Nachricht zu uns kam, dass ein L auf der Erde unsere Sprache kenne. Darum erbot ich mich freiwillig. Was für ein Glück. Wir werden gemeinsam das Vermächtnis meines Vaters erfüllen. Sofort nehmen Grunthe und Ell Kontakte mit den europäischen Regierungen auf. Doch sehr bald kommt eine Hiobsbotschaft vom Mars. Im Polargebiet hatten 4 Martier verunglückte Matrosen eines englischen Kriegsschiffes retten wollen, wurden aber von den Kameraden der Verunglückten für deren Mörder gehalten und gefangen genommen. Sofort reisen Ell und Ill zum Pol, aber der Kapitän des Kriegsschiffes weigert sich, die Gefangenen herauszugeben und lässt ohne Warnung auf das Flugzeug feuern. Es konnte gar kein besseres Ziel für das 25-Zentimeter-Geschütz geben. Das Luftschiff war nicht zu verfehlen. Doch Ill hatte schon seine Vorkehrungen getroffen. Seine Hand lag am Griff des Repulsitapparates. Von dem Moment, in welchem der Schuss an Bord des Kriegsschiffs gelöst wurde, bis zu dem, in welchem das Geschoss das Luftschiff treffen konnte, mussten fast 2 Sekunden vergehen. Das genügte ihm. Jetzt blitzte drüben der Schuss auf und gleichzeitig drehte Ill den Griff des Repulsitgeschützes. In der Mitte zwischen dem englischen Schiff und dem martischen Luftschiff gab es einen ohrenbetäubenden Krach. Die Granate zersprang in der feste, unsichtbare Mauer gestoßen. Erstaunlich. Könnt ihr es mir erklären? Wir haben berechnet, dass die Geschwindigkeit sich bis über die Lichtgeschwindigkeit hinaus steigern lassen muss. Natürlich nicht durch die Entwicklung von Explosionsgasen, sondern durch die Explosion des Weltäthers selbst. Wir können Ätherspannungen erzeugen, die wir plötzlich entlasten. Dieser kondensierte Äther heißt Repulsit. Wie soll ich das genauer erklären? Im Prinzip handelt es sich darum, große Elektrizitätsmengen unter kolossalen Spannungen zu halten. Denken Sie an Radiumstrahlung, nur in gewaltigem Maßstab. Das britische Kriegsschiff wird außer Gefecht gesetzt und die gefangenen Martier freigelassen. Doch nun müssen Ill und El zum Mars fliegen, um der Marsregierung die Kriegshandlungen zu melden. Blick auf eine fremde Welt. Der Verkehr auf weite Strecken und mit großer Geschwindigkeit wurde auf dem Mars durch zwei Arten von Bahnen vermittelt: Gleitbahnen und Radbahnen. Kraftquelle war die Sonnenstrahlung. Sie wurde auf den glühenden, trockenen Hochplateaus in ausgedehnten Strahlungsflächen gesammelt und den Motoren als Elektrizität zugeleitet. Bei den Gleitbahnen befand sich zwischen der Schienenbahn und der Last, die auf Schlittenkufen mit eingelassenen Kugeln ruhte, eine dünne Wasserschicht, wodurch die Reibung so vermindert wurde, dass man riesige Massen mit großer Geschwindigkeit transportieren konnte. Noch viel rascher vollzog sich indes der Personenverkehr auf den Radbahnen. Die auf drei Schienen laufenden Einzelwagen legten in der Stunde 400 Kilometer zurück. Das Hauptverkehrsmittel war stets der Radschlitten. Ein leichter, auf Kufen und kleinen Lenkrädern ruhender Wagen für ein oder zwei Personen, den ein unter dem Sitz befindlicher kleiner Motor bewegte. Ferner gab es die Stufenbahnen, die in regelmäßigen Abständen von etwa 10 Kilometern alle bewohnten Gegenden mit ihrem dichten Netz überspannten. Über den Bahnen erhoben sich, die ganze Breite in kühnen Bögen überspannend, die Riesengebäude des gewerblichen und geschäftlichen Verkehrs. Entfernte man sich von den Industriestraßen nur um wenige hundert Schritte, so befand man sich in einer völlig anderen Welt. Riesenbäume verdeckten mit ihren Zweigen die Nähe der Bauwerke. Erst in einer Höhe von etwa 40 Metern begann der Astansatz. Und von hier aus bildete das Laubdach eine natürliche Wölbung, auf den geradlinig aufsteigenden Pfeilern der Stämme ruhend. Kein direkter Sonnenstrahl vermochte den Boden zu treffen, sondern ein mildes, bläulich-grünes Licht schimmerte von den Blättern hernieder und verteilte sich gleichmäßig im Raum. Diese lebenden Kuppeln ersetzten den Martiern den Schutz einer dichteren Atmosphäre. Sie milderten den Gegensatz der Einstrahlung am Tag und der Ausstrahlung in der Nacht und schützten den Boden vor Verdunstung. Auf beiden Seiten der Industriestraßen erstreckten sich die Privatwohnungen der Martier. Mitten in Gärten standen die Häuser, kleine, einstöckige Gebäude, manchmal zu Gruppen zusammengeschlossen, im Allgemeinen aber villenartig über das Gelände verstreut. Einen starken Gegensatz zu dem reichen Kulturleben und der Lebensfülle der Niederungen boten die felsigen Hochplateaus. Auch durch jene Wüsten zogen sich uralten Kulturwegen folgend die Industriestraßen, nur dass sie hier nicht ein dichtes Netz bildeten, sondern parallel verliefen und dadurch Streifen von 30 bis 300 Kilometer Breite formten, die besiedelt waren. Denn jeder Streifen hatte einen Kanal in der Mitte, der das Wasser von den Polen über den ganzen Planeten verbreitete. Sobald der Wasserzufluss hier aufhörte, verloren die schützenden Bäume ihr Laub und der Boden verdorrte. Aber wenige Tage genügten, dem Pflanzenwuchs eine Frische zurückzugeben. Die Bevölkerung dieser Weltstraßen lebte unter viel ungünstigeren Bedingungen, als sie in den immer feuchten Niederungen herrschten. Aber sie war doch ungleich besser versorgt als die Bewohner der Wüsten. In ihnen hausten in der Kultur zurückgebliebene Martier, die zum Teil sogar noch Ackerbau trieben, zum größeren Teil aber im Bergbau und in den Strahlungssammelstätten arbeiteten. Denn jene Wüstengegenden, einst leer und unbewohnt, waren in der gegenwärtigen Kulturperiode des Planeten das Hauptreservoir und die Hauptquelle für die Energie geworden. Aus Kalkfelsen, dem ausgetrockneten Ton- und Lehmboden und den darunterliegenden, von Erzgängen reich durchsetzten Schichten zog die Bevölkerung des ganzen Planeten ihre Nahrung und ihre Macht. Steine in Brot. Eiweißstoffe und Kohlehydrate aus Fels und Boden, aus Luft und Wasser, ohne die Vermittlung der Pflanzenzelle. Das war es, wodurch sich die Martier von dem frühen Kulturstand des Ackerbaus emanzipiert und zu unmittelbaren Söhnen der Sonne gemacht hatten. Im Abgeordnetenhaus der Marsstaaten kommt es zu erregten Debatten. Saltner, La und El verfolgen sie mit Spannung. El, Hat sich etwas Neues ergeben? Die Regierung hat den Konflikt mit dem englischen Kriegsschiff als unglücklichen Zufall bezeichnet. Als Tat eines untergeordneten Offiziers. Man dürfe dafür nicht die Bewohner der gesamten Erde verantwortlich machen. Natürlich darf man das nicht. Und die Opposition? EO und seine Parteifreunde? Sie wollen natürlich radikale Maßnahmen. EO sagt, es wäre das Beste gewesen, sich um die Menschen überhaupt nicht zu kümmern. Das hat er schon immer gesagt. Aber nun, da durch einen Fehler der Regierung die Erdbewohner von den Numen erfahren hätten, müsse ihnen klar und deutlich gezeigt werden, dass wir den Kampf mit den Waffen als unsittlich verwerfen. Hoffentlich hält er sich selbst dran. EO verlangt, dass über die gesamte Erde sofort der Planetenfriede angeordnet wird. Er will die totale Entwaffnung sämtlicher Staaten erzwingen. Können Sie sich vorstellen, was unsere Kriegsminister dazu sagen werden? Dazu kommt noch Druck von der chauvinistischen Gruppe. Sie fordert die Annexion der Erde und will die Bate als unzivilisierte Kolonialvölker unter die Herrschaft der Nume stellen. Das heißt, wir werden Gewalt anwenden müssen. Statt Frieden wird es immer mehr Kampf geben, die Partei der Menschenfeinde immer stärker werden. Mir ist sie jetzt schon stark genug. Hier, die neueste Ausgabe der Antibat-Zeitung. Hört euch mal an, was die über mich schreiben. Moment. Ja. Ein Exemplar der Menschheit zu betrachten, hatten wir bereits das zweifelhafte Vergnügen. Wer dieses stupide Gesicht mit den winzigen Augen und den rohen Bewegungen einmal gesehen hatte, wird sich sagen, dass diese Rasse höchstens als Haustier von uns geduldet werden kann. Saal, mein lieber Saal. Komm, ich muss dich näher sehen, ob diese Beschreibung stimmt. Ja, ich glaube, ich könnte dich als Haustierchen aufnehmen. Im Ernst, La. Ich mache mir wirklich große Sorgen. Ja. Manchmal fürchte ich auch, dass das Zusammentreffen mit den Menschen für beide Teile verderblich werden könnte. Nein, La, gewiss nicht. Wir können den Menschen die Quellen des Reichtums erschließen durch unsere Technik. Und wir können erzwingen, dass die damit verbundenen Besitzänderungen sich in Ruhe vollziehen. Den kleinlichen Eigennutz, den Krämersinn, die Unduldsamkeit, die Klassenherrschaft bringen wir zum Verschwinden. Leid und Schmerz können wir nicht verbannen. Aber reinigen können wir dieses Leid, veredeln zu dem heiligen Schmerz, der untrennbar ist von der Liebe und dem Einblick in uns selbst. Ob sich Ihr Traum erfüllen lässt? In einem Jahr werden wir auf der Erde mit Hilfe der Sonnenenergie aus Luft, Wasser und Gestein Lebensmittel und Waren herstellen können, die nahezu nichts kosten. Für jeden Menschen werden wir im Tagesdurchschnitt 4 bis 6 Stunden gewinnen, die er seiner geistigen Ausbildung widmen kann. Die alten Wahnvorstellungen werden verschwinden. Die Kriege hören auf. Sie kennen die Menschen besser als ich. Aber glauben Sie wirklich, dass dies alles ohne Gewalt möglich sein wird? Ich hoffe es. Wenn aber nicht, so müssen wir sie anwenden. Auf der Erde hatte die Nachricht von der Besetzung des Nordpols durch die Martier ein Aufsehen erregt wie kaum ein anderes Ereignis je zuvor. Man wusste jedoch weder, was man zu erwarten habe, noch wie man etwaigen weiteren Aktionen der Martier begegnen solle. Ein äußerst lebhafter Depeschenwechsel fand statt. Doch konnte man sich weder über die Tagesordnung noch den Ort eines Kongresses einigen. Das Endergebnis war schließlich in allen Staaten das gleiche: neue Bewilligungen zur Vermehrung des Heeres und der Flotte. An beiden Polen der Erde landen die Luftflotten der Martier. Die Forderungen ihrer Gesandten: Erstens, formelle Entschuldigung der englischen Regierung wegen des Angriffs der Mannschaft des Zerstörers Prevention auf die beiden Martier und des Kapitäns auf das Luftboot. Zweitens, angemessene Bestrafung des Kapitäns Keswick und des Leutnants Prim. Drittens, Entschädigung für die beiden Martier mit je 100.000 Pfund. Viertens, Anerkennung der Hoheitsrechte der Marsstaaten auf die Polargebiete der Erde jenseits des 87. Grades nördlicher und südlicher Breite. Fünftens, Anerkennung der Gleichberechtigung der Martier mit allen anderen Nationen in Bezug auf Niederlassung, Verkehr, Handel und Erwerb. England lehnt ab. Die übrigen Staaten der Erde erklären ihre Neutralität. Die englische Kriegsflotte läuft aus, beschießt die Marsflugzeuge mit Geschützen aller Kaliber, doch ohne Erfolg. Der Kommandeur der Marsluftwaffe richtet einen Aufruf an den britischen Admiral. Der Oberbefehlshaber der martischen Luftflotte fordert sie auf, sämtlichen unter ihrem Befehl stehenden Schiffen die Weisung zu erteilen, sich binnen einer Stunde in den Hafen von Portsmouth zurückzuziehen. Ich würde mich sonst gezwungen sehen, jedes Schiff, das einen Schuss abgibt oder sich nicht in den Hafen zurückzieht, zu versenken. Ein britisches Schlachtschiff nimmt dennoch weiter Kurs auf die Sperrlinie und jetzt machen die Martier ernst. Das martische Luftschiff drängte sich an die Rückseite des britischen Panzerschiffs und seine Nihilithülle, die es gegen jeden Angriff schützte, zersetzte die 50 cm dicken Panzerplatten binnen ebenso viel Sekunden. Ein Repulsitschuss zerstörte das Steuer, ein zweiter zerbrach die Schraubenwelle. Das Dach des Kommandoturms schmolz ab. Die gesamte Besatzung in die Boote. Das Schiff wird versenkt. Wir müssen ein Exempel statuieren, damit unsere Befehle künftig besser befolgt werden. Innerhalb weniger Stunden ist die gesamte britische Kriegsflotte kampfunfähig. In London war man ratlos. Das Ministerium trat zurück. Man wollte um Frieden bitten, aber die aufgeregte Volksstimme rief um Rache. Die Blockade der Martier ist aber nicht zu durchbrechen. Und nun nehmen die britischen Kolonien die Gelegenheit wahr, ihre Unabhängigkeit zu erklären. Keine Hand rührte sich für England. Die anderen Nationen beeilten sich vielmehr, die bisherigen Handelsgebiete Großbritanniens für sich zu sichern. In einem Krieg ohne Blutvergießen wird England schließlich gezwungen zu kapitulieren. Ill war auf dem Nordpol der Erde eingetroffen. Am 5. April war der Präliminarfriede geschlossen und die Blockade aufgehoben worden. Aber nicht nur das mächtige England beugte sich dem Sieger. Es hob ein förmlicher Wettstreit der Regierungen um die Gunst der martischen Macht an. Die Marsstaaten wurden unter dem Namen Polreich der Nume nicht nur als ein Faktor im Rat der Großmächte anerkannt, sie hatten in Wahrheit bereits die Führung unter ihnen. Mit dem Titel eines Präsidenten des Polreichs übte Ill die Regierungsgewalt im Auftrag der Marsstaaten aus. Unter Glockengeläut und Kanonendonner wurden die Gesandten des Mars in allen Hauptstädten Europas jubelnd begrüßt. Doch wenige Wochen später tobten aufgeregte Volksmengen durch die Straßen der Städte. Was war geschehen? In Südeuropa und in Asien, wo man sich in der Hauptsache aus Furcht vor Englands Macht bisher so weit im Zaum gehalten hatte, dass der weiße Mann einigermaßen sicher war, dort waren nun die Schranken gefallen. Der religiöse und der nationalistische Fanatismus rissen alle Dämme nieder. Nach heimlichen Befehlen ihrer Führer begannen ungeheure Demonstrationen. Bald gab es Brandstiftungen, Beraubungen, Mord. Die Gebäude der Botschaften wurden gestürmt und verheert. Kaum weniger furchtbar war die Rache. Soweit die Schiffsgeschütze der großen Mächte reichten, wurden blühende Siedlungen, ganze Städte in Schutt und Asche verwandelt. Nicht genug damit. Schon erhob sich unter den zivilisierten Staaten ein heftiger Streit darüber, wer die Erbschaft des geschlagenen England antreten solle, wer die größten und gerechtesten Ansprüche habe. Während die Diplomaten glatte Worte wechselten, gerieten die Völker in Siedehitze. Der Krieg war eigentlich schon ausgebrochen, ehe er formell erklärt wurde. Weniger erregt, aber nicht minder tatenlustig, war die Stimmung auf dem Mars. Die Nachricht von dem ungeheuren Blutvergießen der Menschen untereinander war angelangt. Eine mächtige Empörung durchflutete gleichmäßig die Völker der Marsstaaten. Der Antipatismus gewann die Oberhand. Das Parlament forderte von der Regierung die sofortige Unterdrückung der Gräuel und die Herstellung des Friedenszustandes auf der Erde. Am 12. Mai beschloss das Parlament unter Zustimmung des Zentralrats: Da die Menschen nicht fähig sind, einen friedlichen Kulturzustand zu erhalten, sieht sich die Regierung der Marsstaaten gezwungen, hiermit das Protektorat über die gesamte Erde zu erklären. Und jede politische oder militärische Aktion der Erdstaaten untereinander zu verbieten, sofern nicht die vorherige Zustimmung der Marsstaaten eingeholt wurde. Der Präsident des Polreiches der Nume auf der Erde, Ill, wird ermächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen anzuordnen. Ich übernehme mit dem heutigen Tage die Schutzherrschaft über alle Staaten der Erde und bestimme wie folgt. Alle Kriegsrüstungen sind verboten. Alle internationalen Verträge bedürfen der Bestätigung durch die Marsstaaten. Die Heere sind auf die halbe Friedensstärke zu reduzieren. Alle Festungsbereiche werden der Kontrolle durch einen Bevollmächtigten der Marsstaaten unterstellt. Die Nationalisten aller Nationen sind empört. Man ruft allerorts auf zum Krieg gegen die Martier. Aber dieser Krieg ist zu Ende, noch ehe er eigentlich begonnen hat. So wird etwa das deutsche Heer während eines großen Manövers in Sekundenschnelle entwaffnet. Wie ein Schwarm von Raubvögeln schoss es vom Himmel hernieder. Geräuschlos, glänzende, glatte Ungetüme. Die Garde-Kürassiere sprengten unter brausendem Hurrarufe heran, um ihren obersten Feldherrn aus der Umklammerung zu befreien. Doch da senkte es sich von oben herab wie eine dunkle, langgestreckte Masse. Und nun kam die erste Reihe der Reiter in den Bereich ihrer Wirkung. Und ein Schrei des Entsetzens brach aus. Ross und Reiter wälzten sich in einem weiten, wirren Knäuel. Eine Wolke von Lanzen, Säbeln, Karabinern erfüllte die Luft, flog dort donnernd gegen eine Maschine und blieb daran haften. Die Maschine glitt ein Stück weiter und ließ dann ihre eiserne Ernte herabstürzen, worauf die Waffen von den Nihilitströmen der Luftschiffe vernichtet wurden. Die Welt ist in der Hand der Martier. Es gibt keine Waffen mehr, kein Militär. Die martische Kultur breitet sich auf der Erde aus. Ein reger Wirtschaftsverkehr bahnt sich an. Die Martier gründen neue Produktionsstätten auf der Erde. Überall bildet sich ein neuer Lebensstil heraus. Sie wünschen bitte? Ich möchte gern etwas zu essen. Thorn ist auf abenteuerliche Weise in die Heimat zurückgekehrt. Er findet sich kaum mehr zurecht in den neuen Verhältnissen. Gewachsen oder chemisch? Wie meinen Sie das? Wie ich es gesagt habe, gewachsen oder chemisch? Was ist denn da der Unterschied? Ich meine, was können Sie mir empfehlen? Was ist das Beste? Das ist Geschmackssache. Das Gewachsene ist teurer, aber wer nicht für das Neue ist, zieht es doch vor. Was essen Sie denn selbst? Immer chemisch. Ich habe eine große Familie, müssen Sie wissen. Da spart man. Und es schmeckt auch besser. Aber das Gewachsene gilt als patriotischer. Und ich habe viele patriotische Gäste. Vor allem muss es rasch gehen. Ich bin in Eile. Dann etwas Chemisches. Da hätten wir zum Beispiel Kohlenwurst, Retortenbraten, Mineralbutter, Kunstbrot. Alles aus der besten Fabrik aller Nume. Die Kohlenwurst ist besonders zu empfehlen. Mit bestem Mineralfett. Nicht etwa Petroleum. Gut, gut. Bringen Sie mir Kohlenwurst. Gerne. Also einmal Kohlenwurst. Übrigens, die Kohle ist aus atmosphärischer Kohlensäure gezogen. Der Stickstoff ist völlig argonfrei, die Zellbildung im organischen Wachstumsapparat hergestellt. Sagen Sie mal, Herr Wirt, wo haben Sie denn Ihre chemischen Kenntnisse her? Na ja, ich muss doch schließlich jeden Tag 2 Stunden auf der Fortbildungsschule sitzen. Die ist gleich nebenan, wenn Sie die Gegend kennen, da, wo früher die Kürassierkaserne war. Manche gehen ja bloß hin wegen der 2 Mark, die man pro Doppelstunde besuchten Unterrichts bekommt. Aber mich interessiert's. Ich bin schon ganz gelehrt. Und nächstens schreibe ich ein philosophisches Werk. Oh, guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend. Entschuldigen Sie mich bitte. Die Nume haben die Welt in eine große Volksbildungsanstalt verwandelt. Sie haben Krieg und Militär abgeschafft. Sie haben Überfluss an allen lebenswichtigen Produkten geschaffen. Sie haben das Gesundheitswesen verbessert. Kurz, sie haben alles getan, um Ells Utopie Wirklichkeit werden zu lassen. Aber zum Idealstaat fehlt noch viel, denn es zeigt sich immer wieder, dass die Nume, die die Erdbewohner zu höherer Bildung führen sollen, nach kurzem Kontakt mit den Menschen ihre sittliche Kraft einbüßen, überheblich und selbstherrlich werden und auf diese Weise den Widerstand der Menschen geradezu heraufbeschwören. Ill, mein lieber Freund, was ist mit Ihnen? Sie sehen angegriffen aus. Friedrich Ell, oberster Verwaltungschef für die deutschsprachigen Gebiete, im Gespräch mit dem Gesundheitsberater Hill. Das Klima hier auf der Erde. Der Winter lässt sich noch ertragen, aber die feuchte Wärme des Sommers und vor allem der entsetzliche Regen. Wir dürfen keine Nume länger als 3 Monate im Sommer hier belassen. oder sie bringen Lungen und Herz nicht wieder gesund nach dem Nu. Am Pol war das noch nicht zu merken. Wir müssten jedem Beamten ein Flugschiff zur Verfügung stellen, damit er sich in 10.000 Meter Höhe erholen kann. Das können wir uns vorläufig nicht leisten. In ein paar Jahren, wenn wir die Energiestrahlung der Erde besser ausnutzen können, wird es vielleicht möglich sein. Für die nächste Zeit sind unsere Mittel völlig erschöpft. Wir hatten ungeheure Ausgaben. Dann sollen die Menschen eben mitbezahlen. Aber Hill... Verzeihen Sie meine Heftigkeit, ich werde jetzt so leicht nervös und gereizt. Übrigens ist das die allgemeine Ansicht bei unseren Beamten, dass es besser wäre, Steuern zu erheben, als alle möglichen Entschädigungsgelder zu zahlen. Das soll die allgemeine Ansicht unserer Beamten sein? Das wäre mir neu. Man lernt die Menschen nicht gerade sehr hoch schätzen, wenn man längere Zeit mit ihnen verkehrt. Es ist mir aufgefallen, dass die meisten Instruktoren nach einigen Monaten nicht mehr das heitere Gleichmaß der Gesinnung haben, die wir an den Numen gewohnt sind. In der autokratischen Stellung, die sie einnehmen, und im verrohenden Umgang mit den Menschen, gelangen sie zu einer Überschätzung der eigenen Bedeutung. Manchmal führt das geradezu zu einer Psychose, die ich Erdkoller nennen möchte. Es kommt zu Übergriffen, die auf dem Nu unmöglich wären. Hier aber achten manche unserer Beamten niemand als ihresgleichen. Die Ansicht, dass die Barter keine Numenheit besäßen, ist ja sehr verbreitet. Ich werde dafür sorgen, dass meine Beamten pflichtgemäß vorgehen. Wie sollen denn die Menschen lernen, sich dem Gesetz zu fügen, wenn Nume schlechte Beispiele geben? Es gibt noch Ernsteres. Haben Sie von Gragra gehört? Gragra? Das ist eine harmlose Kinderkrankheit. Ich will Sie nicht mit Medizingeschichte langweilen, aber Gragra war einst eine schwere, meist tödliche Krankheit, die wir im Laufe der Jahrhunderte durch Impfungen und durch Umstellung auf chemische Ernährung bezwungen haben. Jetzt habe ich die ersten Symptome davon bei Menschen festgestellt. Noch in der harmlosen Form, aber unter den hiesigen Bedingungen wird mit höchster Wahrscheinlichkeit in wenigen Jahren die alte tödliche Form daraus werden. Das ist ja entsetzlich. Und was können wir dagegen tun? Kontakte zwischen Numen und Menschen so weit wie möglich vermeiden. Die Nahrung der Menschen muss schnellstens auf chemische Produkte umgestellt werden und wir müssen die Impfpflicht einführen. Anordnung des Instruktors von Südtirol aus. Die als Impfbestätigung abgegebene Marke ist sichtbar an der Kopfbedeckung zu tragen. Unglaublich. Wer sich ohne diese einem Nume nähert, wird mit einer Geldstrafe belegt oder ins psychologische Laboratorium eingewiesen. Jeder Anordnung eines Numen ist ohne Widerspruch Folge zu leisten, gleich viel, worauf sie sich bezieht. Das Halten von Haustieren wird strengstens verboten. Os muss den Erdkoller haben. Keine Haustiere. Was soll denn meine Mutter ohne ihren Schnorzel? Saltner betrat die Brücke, die über die Talfer führte. Drüben, jenseits des Flusses, wohnte seine Mutter. Als er die Mitte überschritten hatte, kamen ihm einige Leute entgegen, die eilends an ihm vorüber zur Stadt schritten und ihn durch Winken zur Umkehr aufforderten. Er achtete nicht darauf, sondern richtete seine Aufmerksamkeit auf einen seltsamen Aufzug, der jetzt aus den Talfer Anlagen kommend die Brücke betrat. Einige halbwüchsige Jungen liefen voran, hielten sich aber immer in respektvoller Entfernung. Dann folgte auf einem Akkumulator-Dreirad ein Martier mit seinem diabarischen Glockenhelm, ein riesiger Beet, wo der Wüstenbewohner. Er schwang ein langes Rohr mit einem Fähnchen in der Hand, mit dem er den Begegnenden bedeutete, zur Seite zu weichen. Darauf folgte ein großer elektrischer Wagen, auf dessen Polster in bequemer Stellung der Instruktor und Tyrann von Bozen ruhte, ebenfalls durch einen Glockenhelm gegen die Erdschwere geschützt. Den Beschluss bildete wieder ein Beet auf seinem Dreirad. Saltner erkannte auf den ersten Blick, dass er wirklich seinen alten Bekannten, den ehemaligen Kapitän des Raumschiffes Meteor, vor sich hatte. Er trat zur Seite in die halbkreisförmige Ausbuchtung eines Brückenpfeilers, um den Zug an sich vorüberzulassen. Dem voranfahrenden Beet erschien jedoch die Entfernung nicht groß genug. Er winkte mit seiner Fahne und rief sein eintöniges »Entfernt euch!« Saltner blieb ruhig stehen. Er streckte den linken Arm gegen den Beet aus und wandte ihm die Handfläche mit gespreizten Fingern zu. Der Beet stutzte. Das war ein nur bei den Numen gebräuchliches Zeichen und bedeutete ungefähr so viel wie: Dein Auftrag geht mich nichts an, ich kann überall frei durchgehen. Der Beet fuhr weiter. Saltner, den sein Stolz gehindert hatte, sich fortweisen zu lassen, wollte doch lieber die Begegnung mit Oss vermeiden und blickte über das Geländer der Brücke in die Landschaft. Er kehrte so dem Wagen den Rücken zu. Oss dagegen stoppte sein Fahrzeug und rief ihn an. Kann der Bart nicht grüßen? Saltner trat jetzt unbefangen auf den Wagen von Oss zu, grüßte höflich nach martischer Sitte und sagte ebenfalls martisch sprechend: Es freut mich, einem alten Bekannten zu begegnen. Wie geht es Ihnen, Oss? Oss hatte Saltner sofort erkannt. In seinen Augen blitzte es. Was fällt dem Bart ein? Wer sind Sie? Wissen Sie nicht, dass Sie sich 6 Schritte entfernt zu halten und überhaupt nicht mit mir zu reden haben? Entfernen Sie sich sofort, oder... Und er griff nach dem Telelyt-Revolver in seiner Tasche. Sie scheinen mich nicht mehr kennen zu wollen. So darf ich Ihrem Gedächtnis nachhelfen. Ich bin Dr. Josef Saltner, Ehrengast der Marsstaaten. Auf Beschluss des Zentralrates mit allen Rechten des Numen ausgestattet. Und hier ist mein Pass. Lautend auf 2 Marsjahre, unterzeichnet von Ill, zurzeit Protektor der Erde. Bitte. Ach, Sie sind Sal. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe. Aber warum beehren Sie mich nicht in meinem Haus? Hier auf der Straße bin ich gezwungen, sehr vorsichtig zu sein. Die Begegnung überraschte mich. Aber Sie wissen so gut wie ich, dass ich derartigen Befehlen nicht Folge zu leisten brauche. Ich verbitte mir alle Einmischungen in meine Angelegenheiten. Ich bin hier der alleinige Befehlshaber und werde Ihre Arroganz bändigen. Ich habe Sie im Verdacht, die Leute gegen amtliche Anordnungen aufzuwiegeln. Sie werden sich noch heute zu verantworten haben. Saltners Mutter ist bereits in eine Klinik eingewiesen. Es gelingt ihm, sie zu befreien und mit ihr in die Berge zu flüchten. Ein Suchflugzeug wird nach ihm ausgesandt. Doch in letzter Sekunde naht die Rettung. Ein Luftboot mit See und La an Bord. Er erhob sich und wollte um die Ecke des Felsens nach dem Flugzeug Ausschau halten. Da war es ihm, als hörte er ein leises Rascheln. Er zögerte einen Augenblick. Die Spalte neben dem Felsen verdunkelte sich. Eine Gestalt stand vor ihm. Wie ein Nebel legte es sich vor seinen Blick. Wer war das? Da leuchteten ihm unter dem Schatten eines breiten Hutes 2 Augen entgegen. Glückstrahlend, sonnenhaft. Flucht nach Berlin zu L. Doch L ist selbst in Bedrängnis. Die Antibatenpartei hat die Oberhand gewonnen. Ihre hauptsächliche Kraft zog die Partei der Antibaten aus dem Teil der Bevölkerung, in welchem die idealen Kulturziele von eigennützigen Absichten getrübt waren. Denn sobald mit der Erschließung der Erde die Möglichkeit sich eingestellt hatte, Wesen auszubeuten, die man nicht für seinesgleichen hielt, erhoben sich in den weniger hochstehenden Elementen der Bevölkerung wieder jene niederen Instinkte eines unter dem Namen Patriotismus sich verbergenden Egoismus. Als Kolonialvolk der Martier sollen die Erdbewohner ausgebeutet und unterdrückt werden. Friedrich L. verlässt die Erde, um auf dem Mars gegen die Antibaten zu wirken. Saltner und La fliehen in das noch nicht besetzte Nordamerika und treten dort einer geheimen Vereinigung bei, dem Menschenbund. Die Martier hatten der Menschheit einen ungeahnten wirtschaftlichen Fortschritt verliehen. Aber nicht durch allmähliche Erziehung zur Freiheit, sondern durch Zwang. Dieser Druck aber weckte in den Menschen das Bewusstsein ihrer gemeinsamen Würde. Je schwerer die Hand der Martier auf den Völkern ruhte, umso rascher verbreitete sich der Menschenbund. Sein Prinzip: Numenheit ohne Nume. Doch die Martier begingen den großen Fehler, den Menschenbund zu verbieten. Damit aber wurde aus dem Bund eine geheime Gesellschaft, die nur umso fester zusammenhing. Ein jeder fühlte nun, dass er nicht bloß Franzose oder Deutscher, Handarbeiter oder Künstler, Bauer oder Beamter sei, sondern dass er eine Stelle auszufüllen habe, in der gemeinsamen Arbeit das Gute auf dieser Erde zu verwirklichen. Die Aktivitäten des Menschenbunds bleiben den Martiern nicht verborgen. Die Antibatenpartei erzwingt, dass nun auch die Vereinigten Staaten besetzt werden. Doch dann erfolgt der in aller Heimlichkeit vorbereitete Gegenschlag. Es war gelungen, große Quantitäten von Repulsit und Nihilit einzuführen. Und in aller Stille war eine Flotte von 30 Luftschiffen hergestellt worden. Die Mannschaft hatte Saltner ausgebildet. Die für die Verbindung zum Mars unentbehrliche Nordpolinsel wird besetzt. Die Angreifer drohen, die Außenstation zu vernichten. Auf dem Mars planen die Antibaten, die Erdrotation zu bremsen und eine neue Eiszeit auszulösen, um die Menschheit auszurotten. Doch ein Volksentscheid in letzter Minute macht ihre Pläne zunichte. Die Missachtung des sittlich Edlen und Guten erweckte jedoch zuletzt auch die Menschenfeinde zum Bewusstsein ihrer Würde als Nume. Am Tag der Wahl zeigte der Registrierapparat der telegrafisch abgegebenen Stimmen für L über 312 Millionen Stimmen gegen etwa 40 Millionen für Oss. Aber ein letztes Hindernis könnte noch zur Katastrophe führen. Die irdischen Ingenieure können den Betrieb auf der Polstation nur mangelhaft aufrechterhalten. Die Funkverbindung zum Nu bricht zusammen, das abarische Feld beginnt sich zu verschieben. Nur Marstechniker können es wiederherstellen. Aber als ihr Sonderflugzeug mit L an Bord sich der Erde nähert, wird es von den Erdstreitkräften angegriffen. Es gelang den Martiern, ihr Schiff zu ruhigem Schweben zu bringen. Wie jedoch sollte man sich bei geschlossenen Schiffen verständigen? Und sie zu öffnen, verbot die noch viel zu dünne Luft in dieser Höhe. Der Pilot versuchte, durch weiteres Sinken um einige tausend Meter in dichtere Luftschichten zu gelangen. Nun erst vermochte man von den amerikanischen Wachfahrzeugen aus, die große weiße Fahne zu erkennen, die das martische Schiff als Friedenszeichen führte. Sie näherten sich trotzdem weiter. Das eine legte sich in die Falllinie des martischen Bootes und deutete damit an, dass es ein weiteres Sinken nicht zulassen würde. Das andere zog zum Zeichen des Verständnisses seine Nihilitpanzer ein und kam dem martischen Schiff so nahe, dass man die hinter den schützenden Scheiben ausgeführten Signale sehen konnte. L signalisierte: Wir bringen den Friedensvertrag. Ich, L, bin mit dem Abschluss beauftragt. Lasst uns sofort auf die Station. Der Kapitän antwortete: Ich darf Sie nicht heranlassen, bis ich Instruktionen erhalten habe. Es werden sogleich weitere Boote eintreffen. Es ist höchste Gefahr. Die Außenstation ist im Gleichgewicht gestört. Lassen Sie uns sogleich hin. Der Kapitän wurde misstrauisch. Das verstehe ich nicht. L war der Verzweiflung nahe. Wenn man nur sprechen könnte. Die beiden Luftboote lagen jetzt dicht nebeneinander. Aber weder Schall noch elektrische Wellen konnten durch die geschlossenen Hüllen dringen. L wandte sich plötzlich an den Piloten. Ich spreche hinüber. Wir können nicht länger warten. Ehe ihn die anderen hindern konnten, hatte er den Verschluss, der zum Verdeck führte, geöffnet und wieder geschlossen. Er stand auf dem Verdeck in der eisig dünnen Luft. Er winkte und rief durch ein Sprachrohr. Der Kapitän, in seinen Pelz gehüllt, den Sauerstoffapparat vor dem Munde, trat auf sein Verdeck hinaus. L musste, um sprechen zu können, die Sauerstoffatmung unterbrechen. Er musste schreien, um in der dünnen Luft gehört zu werden. Und so setzte er dem Kapitän die Tatsachen auseinander. Dieser schüttelte den Kopf. Dann begann er zu verstehen. Er nickte, aber er hütete sich wohl zu sprechen. Mehrere Minuten waren darüber vergangen. L fühlte, wie es ihm im Kopf sauste, wie sein Herz schlug, wie seine Glieder erstarrten, seine Augen nichts mehr erkannten. Aber nun verschwand der Amerikaner in seinem Boot. Und im Augenblick darauf entfernte es sich und strebte dem Pol zu. Der Pilot zog L in das Luftboot. Er nahm den Zusammensinkenden in seine Arme. Blut sickerte aus Ls Mund. Vergeblich mühten sich die Martier um den Leblosen, während ihr Boot in rasender Eile dem anderen zur Polinsel folgte. L ist tot. Er hat sich geopfert. Für uns. Für alle, Lan. Für die Menschen und für die Nume. Damit endlich Frieden sein wird. Auf zwei Planeten. Wir brachten eine Szenenfolge nach dem gleichnamigen Roman von Kurt Laßwitz. Manuskript Helmut Swoboda. Die Rollen und ihre Sprecher waren: Erzähler Joachim Wichmann, Sprecherin Angela Büttner, Grunthe Franz Rudnick, Torm Ralf Schicher, Saltner Martin Umbach, Isma Torm Christine Mederer, Wirt Harry Kahlenberg, Friedrich L. Rolf Illich, La Eva Astor, Hill Herbert Weicker, Jo Peter Bertram, Ill Hans Quest, Dolf Ulrich Frank, Oss Christian Marschall, Musik Hermann Josefs, Ton und Technik Heinz Gertig, Aufnahmeleitung Antje Wegener, Redaktion Gabriele Englet, Regie führte Wolf Euber. Die Zukunft von gestern. Als nächstes stellen wir in dieser Reihe mit utopischen Romanen ein Buch des russischen Schriftstellers Jewgeni Samjatin vor, das in den 20er Jahren entstand. Der Roman, der für George Orwell einige Anregungen für 1984 gegeben haben dürfte, trägt den Titel Wir. Das Sendedatum für die von Helmut Swoboda dramatisierte Szenenfolge ist Sonntag, der 31. März 1985 um 20.30 Uhr im Programm Bayern 1.